Gespräch 1. Wusstest du, dass immer mehr Kollegen Elternzeit nehmen? Das hat uns gerade eine Kollegin aus der Personalabteilung beim Jahresmeeting berichtet. Das überrascht mich eigentlich überhaupt nicht und ich kann es nur begrüßen. Gerade gestern hat sich auch unser Projektleiter für 3 Monate Elternzeit verabschiedet. Das finde ich schon richtig. Gespräch 2. Hast du schon gehört? Ich war gerade beim Jahresmeeting und da wurde uns berichtet, dass immer mehr Kollegen Elternzeit nehmen. Es sieht so aus, als ob immer mehr Väter ihre Rolle bewusst einnehmen würden. Das kann ich sehr gut verstehen. Warum sollen denn die Väter mit ihrem Kind nicht zu Hause bleiben? Also, wenn es bei mir soweit ist, werde ich sofort Elternzeit beantragen. Gespräch 3. Weißt du schon das Neueste? Ich habe gerade eine Nachricht erhalten, dass die Bahn für die nächste Woche einen Streik plant. Wir sollen uns rechtzeitig um Alternativen kümmern. Wie kommst du denn eigentlich zur Arbeit? Oh nein, tatsächlich? Dann weiß ich echt nicht mehr, was ich mir einfallen lassen soll. Mit dem Bus komme ich sowieso nur zum Bahnhof und den Wagen braucht meine Frau, die muss die Kinder zur Schule bringen. Was gibt es sonst für Alternativen? Hast du vielleicht noch eine Idee? Gespräch 4. Hast du eigentlich schon gehört, dass die Bahn für die nächste Woche einen Streik angekündigt hat? Ich denke, ich werde mich gleich nach einer Fahrgemeinschaft umschauen. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Tja, das war eigentlich klar abzusehen. Und bei dem Gehalt, das die Bahner bekommen, braucht man sich ja nicht zu wundern. Naja, ich bin ja sowieso immer mit dem Wagen unterwegs und für eine Fahrgemeinschaft bin ich ganz offen. Auch wenn es ein bisschen Umweg bedeutet.